Der Superbesserwisser. Bürgermeister Besserwisser und seine Chaoskätzchen verbrachten den Morgen an den Klippen. Ach, ist heute nicht ein wunderschöner Tag zum Angeln? Die Leine straffte sich. Was? Es hat schon einer angebissen? Gespannt zog der Bürgermeister die Angel aus dem Wasser. Aber ein Fisch hing nicht am Haken. Oh, es ist nur ein nutzloser Eisblock. Moment, ist das? Oh, das ist ein Stück vom Meteoriten. Und es gehört mir. Das Meteoritenstück leuchtete in der Mitte des Eisblocks, der dem Bürgermeister jedoch aus den Händen rutschte. Oh nein! Aber das Eis zerbrach genau neben ihm und sofort griff der Bürgermeister zu. Ja, endlich werde ich auch Superkräfte besitzen. Ich werde der superste Superbürgermeister aller Zeiten. Kaum hatte der Bürgermeister den Stein berührt, durchfuhr ihn die magische Energie. Und er wurde größer und größer. So groß wie ein Riese. Und seine Haut färbte sich lila. Ich bin super Besserwisser! Schnell steckte er den Stein aus dem All unter das Band seines Bürgermeisterhutes, während die Chaoskätzchen erschrocken davonstürmten. Nicht doch, Kätzchen! Komm zurück! Auf der Wiese vor der Einsatzzentrale verband Ryder Rubble gerade die Augen. Also, Rubble, du wirst als Erster dein Glück versuchen. Die kleine Bulldogge nahm einen magnetischen, gebogenen Papierschwanz ins Maul, den sie auf einer Leinwand befestigen sollte, die einen großen Affen zeigte. Alles klar, Äffchen, gleich hast du wieder einen Schwanz. Aber vorher drehte Ryder die kleine Bulldogge noch ein paar Mal im Kreis herum. Und los! Zögernd machte Rubble den ersten Schritt. Gut, geh aus! Ja, so ist es gut! Er erreichte die Leinwand und brachte den Schwanz an. Im Gesicht des Affens. Oder wie wär's mit einem lustigen Bart? Bürgermeister Besserwisser suchte unterdessen die ganze Abenteuerbucht nach seinen Kätzchen ab. Mietz, Mietz! Kätzchen! Kätzchen? Oh, keine Kätzchen! Doch dann entdeckte er Katzi, die es sich in Katis Hundesalon gemütlich gemacht hatte. Kätzchen! Kathi erschrak furchtbar, als sie den Riesen entdeckte, der sich gerade den Kopf gestoßen hatte. Bürgermeister Besserwisser? Ich mag Kätzchen. Schnell griff der Superbesserwisser nach Katzi und stapfte davon. Nein! Halt! Katzi ist meine Katze! Das war dem aber ziemlich egal. Doch nach wenigen Riesenschritten blieb er neben einem Wohnwagen stehen. Oh, ein Kätzchenmobil. Schon fand sich Katzi im Inneren des Wohnwagens wieder. Und der Riese begann zu strahlen, als er nur wenige Meter weiter die Chaoskätzchen entdeckte. Oh, oh, meine Kätzchen. Doch die nahmen wieder Reißaus. Ich will sie zurück. Der Superbesserwisser drehte jeden Stein um, sowie alle Autos, an denen er vorbeikam, und ließ sie einfach auf dem Dach liegen. Oh, wo sind die Miezekätzchen? Doch da war ja eine Katze. Sie hockte neben einem kleinen Mädchen. Oh, Miezekatze! Schnell hob er die Katze hoch und stapfte mit ihr davon. Ja, Miezekatze. Aber Kathi war dem Superbesserwisser hinterhergelaufen und griff nun nach ihrem Handy. Jetzt konnte nur noch die Paw Patrol helfen. Die Fellfreunde spielten immer noch mit dem Magneten und gerade war Marshall an der Reihe. Und los! Marshall, falsche Richtung! Du musst dich umdrehen! Andersrum. So läufst du weg! Hallo, Kathi, was gibt's? Ryder, es geht um Bürgermeister Besserwisser. Er ist riesig und mächtig stark. Und lila ist er auch. Er hat meine Katzi mitgenommen. Oh nein, das ist furchtbar. Ja, und Penny auch. Und er sucht nach noch mehr Kätzchen, die er mitnehmen kann und stellt alles auf den Kopf. Wow, klingt, als hätte Bürgermeister Besserwisser Superkräfte. Aber keine Sorge, kein Superschurke zu groß, keine Superpfote zu klein. Superhunde, zur Zentrale. Ryder braucht uns. Marshall, falsche Richtung. Hier geht's lang. Mit verbundenen Augen tapste Marshall den anderen hinterher und zum gläsernen Fahrstuhl hinüber. Das geht nicht los, nicht so schnell. Aber da rutschte Marshall bereits aus. Der Magnetschwanz landete dabei neben seinem eigenen. Wow! Ich hab schon immer gesagt, doppelt hält einfach besser. Der Meteorit im Inneren des Turms begann zu glühen. Dann öffnete sich der obere Teil der Zentrale und wurde zu einem Super-Einsatzturm. Sofort übertrugen sich die geheimnisvollen Kräfte auch auf die Hunde, die plötzlich in ganz besonderen Einsatzanzügen steckten. Die Superhunde sind bereit für den Einsatz, Ryder! Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Bürgermeister Besserwisser hat auf einmal Superkräfte, er kippt Autos um und fängt alle Katzen ein. Ich mag Kätzchen. Ist ja Wahnsinn, so ein riesiger Bürgermeister mit so einem kleinen Hut. Wir müssen ihn unbedingt aufhalten, bevor er noch mehr kaputt macht. Für diesen Einsatz brauchen wir Super Chase. Du holst den Super Besserwisser mit deiner Supergeschwindigkeit ein und wirst ihn dann mit deinem Energienetz stoppen. Diese Superpfoten regeln das schon. Und Super Rubble, du wirst mit deiner Superkraft die Autos wieder richtig herum hinstellen. Super Rubble ist der Retter! Alles klar, die Superhunde legen los! Ryder schaltete die Düsen seines Raketenanzuges ein und sauste los. Super Chase und Super Rubble dagegen schwebten an einem glühenden Seil in die Tiefe. Dort sprangen sie in ihre Superfahrzeuge und dann rasten sie los. Der Superbesserwisser hatte in der Zwischenzeit auch Penny in den Wohnwagen gesperrt. Superbesserwisser mag Kätzchen. Deshalb schob er den Wohnwagen jetzt auch vor sich her. Ich habe Kätzchen, ich habe Kätzchen. Die Superhunde und Ryder trauten ihren Augen kaum, als sie überall die umgedrehten Autos entdeckten, die zum Teil sogar übereinander am Straßenrand lagen. Das nenne ich in der zweiten Reihe geparkt. Rubble, du bist stark genug, um das Chaos wieder in Ordnung zu bringen. Wird gemacht. Mit seiner Superkraft drehte Rubble ein Auto nach dem anderen wieder um. Ryder! Hallo, Kathi. Der Superbesserwisser hat Penny und Kathi in einen Wohnwagen gesteckt und ist weggefahren. Wir werden ihn finden. Los, komm! Am anderen Ende der Abenteuerbucht hielten Captain Tollpatsch und François unterdessen Ausschau nach einem ganz besonderen Zug. Pass gut auf! Der Zug mit den seltenen weißen Tigern, die in die Freiheit zurück sollen, wird bald eintreffen. Ich frohlocke und werde fantastische Fotos von diesen feinen Tieren fertigen. Oh, da sind sie schon! Die beiden weißen Tiger hockten in einem vergitterten Waggon und waren wirklich wunderschön. Das fand allerdings auch der Superbesserwisser. Oh, Miezekatzen! Große Miezekatzen. Wow! Super Miezekatzen, yippie! Schon hatte sich der Riese den Waggon mit den Tigern geschnappt und zog ihn hinter sich her, als die Superhunde angefahren kamen. Besserwisser ist bombastisch groß! Rubble, kümmere dich um die Tiger! Rubble ist der Retter! Rubble versuchte, den Waggon mit seiner Superkraft festzuhalten. Die beiden zogen und zerrten. Doch als Schildi die Schildkröte vorbeilief, musste Rubble eine seiner Pfoten heben, um sie vorbeizulassen. Und diesen Augenblick nutzte der Superbesserwisser. Er zog den Waggon zu sich, stieß dabei aber gegen den Wohnwagen, der sofort losrollte, auf einen Spielplatz zu, auf dem zwei Kinder sich Bälle zuwarfen. Chase, der Wohnwagen! Energienetz! Super Chase schleuderte das Netz durch die Luft. Der Wohnwagen prallte daran ab und kam zum Stehen. Die Tür klemmt! Besorgt schaute Ryder durch das Fenster ins Innere des Wohnwagens, wo Kathi schon wieder schlief und Penny sich die Pfoten leckte. Sie sind jedenfalls gut aufgehoben. Der Superbesserwisser rüttelte an den Gitterstäben des Waggons. Wieso geht die Tür nicht auf? Jetzt öffnete sie sich und er griff zu. schöne Katzen. Dann stapfte er mit den weißen Tigern unter den Armen davon. Er hat die Tiger! Los, hinterher! Der Riese war überglücklich, als er am Straßenrand plötzlich erneut seine Chaoskätzchen entdeckte. Hallo Kätzchen, ich hab euch Freunde mitgebracht. Doch die ergriffen sofort die Flucht. Wieder einmal. Bis auf das eine mit den kleinen Flügeln auf dem Rücken. Ah, mein Kätzchen! Der Riese streckte die Hand aus, ließ dabei aber einen der weißen Tiger fallen. Oh, komm zurück! Nun griffen die Superhunde ein. Ich halte ihn mit meinem Energienetz auf. Aber der Riese warf schnell einen Lieferwagen um, der das Netz abfing. Bitte, Kätzchen! Dann rannte er den Chaoskätzchen hinterher. Chase, fahr ihm nach! Der weiße Tiger trottete unterdessen an dem Restaurant von Herrn Pfeffer vorbei, vor dem einige Gäste saßen und erschrocken aufsprangen. Wo kommt der Tiger her? Oh nein! Achtung! Ryder reagierte sofort. Rocky, ich brauch dich sofort bei Herrn Pfeffer. Rocky rockt! Im Nu war Super Rocky zur Stelle und baute einen Käfig mit gläsernen Scheiben. Begeistert sprang der Tiger hinein. Gut gemacht, Rocky. Darin sind die Tiger erstmal sicher aufgehoben. Selbst große Katzen müssen mal ein Nickerchen machen. Ryder, bitte komm! Superbesserwisser flieht in die Berge. Alles klar, bin unterwegs. Der Riese lief immer noch dem fliegenden Chaoskätzchen hinterher. Mein Kätzchen! Mein Kätzchen! Dabei bemerkte er aber nicht, dass er genau auf die Schlucht zurannte. Bürgermeister Besserwisser, halt! Der erreichte nun den Rand der Schlucht. Ich fange ihn mit meinem Netz. Doch der Superbesserwisser riss kurzerhand einen Baum aus und warf ihn quer über den Abgrund. Dann balancierte er los und hüpfte auf und ab, um das Kätzchen zu erwischen. Miezekatze, Miezekatze! Herr Bürgermeister, ich kann Ihnen nicht helfen, wenn Sie hopsen. Aber der Riese hopste weiter. So doll, dass sich der leuchtende Stein aus dem Hutband löste und in die Schlucht fiel. Sofort verließen den Bürgermeister die Superkräfte und er schrumpfte auf seine normale Größe zurück, wobei er auch den weißen Tiger losließ. Oh, was ist passiert? Eine Schlucht! Ah, ein Tiger! Hilfe! Hilfe! Ryder, ich kann mit meinem Netz nur einen auffangen. Was soll ich tun? Ich werde Hilfe rufen und du spannst dein Netz unter den Baumstamm wie ein Sicherheitsnetz. So fängt es beide auf, wenn sie runterfallen. Pfotenstarke Idee, Ryder. Energienetz! Super Chase schleuderte sein Netz genau unter den Baumstamm. Sky, wir brauchen sofort deine Hilfe in der Schlucht. Ich bin der Wirbelwind-Superflughund. Keine Sorge, Herr Bürgermeister. Hilfe ist unterwegs. Das beruhigte den allerdings gar nicht, während sich der Tiger neben ihm die Pfote leckte. Hier hat wenigstens einer die Ruhe weg. Doch Super Sky war bereits im Anflug. Super Wirbelkraft! Ungeduldig streckte der Bürgermeister die Arme aus. Mich zuerst! Mich zu... Er verlor das Gleichgewicht und stürzte in die Tiefe. Glücklicherweise fing das Netz ihn auf. Der super Wirbelwind erfasste ihn, hob ihn hoch und setzte ihn neben Ryder wieder ab. Sky, wir müssen den Tiger zum Zug zurückbringen, bevor er wegläuft. Verstanden, Ryder! Jetzt erfasste die super Wirbelkraft auch den kleinen weißen Tiger und nahm ihn mit sich fort. Oh, ein fliegender Tiger! Gemeinsam machten sie sich auf den Rückweg zum Bahnhof, wo Super Rubble sich in der Zwischenzeit um den Waggon gekümmert hatte. Der Zug steht bereit, die Fahrt kann losgehen! Ungläubig starrte Bürgermeister Besserwisser auf die Gleise. Ich soll das hochgehoben haben? Dann war ich ein mächtig starker Bürgermeister. Als nächstes öffnete Rubble die Tür des Wohnwagens. Katzi, Penny! Vielen Dank, Superhunde! Haben wir gern gemacht. Ihr wisst ja, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Miauen reicht. Doch erst einmal mussten die Tiger wieder in ihren Waggon. Und für diese Großkatzen geht es nun zurück in die Freiheit. Brave Kätzchen! Fürs Erste hatte Bürgermeister Besserwisser genug von Tigern. Aber was waren denn da für riesige Schatten? Noch mehr Tiger? Nein, das sind doch bloß Ihre Katzen, Herr Bürgermeister. Oh, ja, natürlich. Die Chaoskätzchen kuschelten sich an die Beine des Bürgermeisters. Und die Superhunde? Die freuten sich schon jetzt auf ihr nächstes Abenteuer.